Stunden war ein Schein und mehr. In diesen Jahren war das Herz in jenen, waren die Stürme, wessen Stürme mehr. Niemals im Glücke, selten mit Begleiter, meistens verschleiert, da es tief geschah. Und alle Ströme liefen wachsend weiter, und alles außen ward nur innen nah. Zerstört. Doch was sie sahen, das waren halbe Bilder, da dir das Ganze nur allein gehört. Ist, was du wolltest, was auf das ganze Steiner niedersah. Da war es kaum ein Glanz und kaum.